Okay, ich bin der Chris und dieser Vortrag ist in Fränkisch. Also es ist eine Mischung aus Fränkisch und Englisch, weil ich jetzt seit 11 Jahren eben in London auf der Insel lebe und nur an Weihnachten in meinem Schweinfurt mein Fränkisch verwende. Und dadurch kann es dann schon mal passieren, dass ich ab und zu ein komisches Wort reinwerfe. Und es wäre ganz, ganz cool, wenn ihr darüber lacht. Aber schauen wir mal. Einfach kein einziger ist hier mit einer Star Trek Uniform und es ist der 4. März. Das war möglich, das war auch cool. HTML5, will derzeit jeder was davon haben. Jede große Firma sagt, sie machen HTML5. Google, Apple, Microsoft, Adobe, jeder hat irgendwas mit HTML5 zu tun. Microsoft hat sogar gesagt, dass sie Native für HTML5 haben. Ich frage mich jetzt, auf welchem Chipset wir das einbauen werden. Aber gucken wir mal. Und es gibt viel Verwirrung, was denn HTML5 ist. Und das war schon immer so. Morgen spreche ich über die Geschichte von JavaScript um 8.30 Uhr, wenn ich denn bis dahin schon ausgeschlafen habe. Und wir hatten das schon mit Ajax, wir hatten das schon mit DHTML. Wenn was Neues rauskommt, ist dann alles, was irgendwie released wird, ist dann HTML5 oder DHTML oder Ajax oder was immer heute ankommen werden oder nicht. Für mich ist HTML5 die Evolution der Webentwicklung. Und das ist eigentlich ziemlich wichtig und ist auch ziemlich gut. Ich habe seit 96, 97 Webseiten gebaut und ich habe eigentlich keine Lust mehr, was zu bauen und dann anzugucken und der Rechner kann es nicht. Oder der Browser kann es nicht. Oder Leute können damit nicht umgehen. Und von HTML5 haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, Applikationen im Web zu erstellen, die eben auf Mobilen laufen, auf Desktop laufen, auf sonstigen Sachen laufen und sogar im Internet Explorer. Ich gucke mir schon mal die erste Frage. HTML als Evolution. Das ist amazing HTML. Manche HTML ist das Ding, dass wir uns mit Templates rausgeschmissen haben und dann haben wir Leute erzählen müssen, sie müssen jeden den Browser verwenden, sonst geht das nicht. Und HTML5 ist schon mal so ein komischer Name, aber HTML ist nur ein kleiner Teil von HTML5. Wenn man die ganzen Standards mal anguckt, dann merkt man eigentlich, dass HTML5, die neuen Elemente, sind nur ein kleines Stück davon. Der größere Stück davon sind die JavaScript-APIs, die einem erlauben, Sachen zu machen, die bevor nicht im Browser kommen. So File-Zugang oder eben auch Sachen im Browser zu speichern oder auch Sachen zu zeichnen. Sachen, die vorher eben nur mit Java-Applets oder mit Flash oder mit Sicherheitslücken in ActiveX gingen, können wir jetzt im Browser nativ einbauen. Und der größte Teil von HTML5 ist, wie entwickle ich einen HTML5-kompatiblen Browser? Und das ist super wichtig, weil vorher haben wir diese ganzen Standards gebaut und uns dann gefragt, warum die Browser was ganz anderes machen. Und heutzutage mit HTML5 haben wir die ganzen Browsermacher mit dabei, die diese Standards schreiben. Vieles, was in den HTML5-Standard reinkommt, wird erstmal im Browser ausprobiert und dann nachher irgendwie eingebaut für alle Browser. Das ist ganz wichtig. Weil wir arbeiten nicht am Start gegen den Browser. Vorher haben wir so, hey, klasse, wir wollen das haben. Ja, nee, das geht nicht. Wir haben aber nichts, wir kriegen das nicht. Let's get vor kann das nicht. Und heutzutage haben wir diese Browser, die mit uns arbeiten. Ich arbeite für eine Firma, die einen Browser macht. Ich arbeite mit allen anderen Firmen, die Browser machen. Und fast alle hören einem auch zu. Und fast alle bauen auch Sachen rein. Und es ist wunderschön, dass wir endlich diesen Browserkrieg haben, der nicht darum geht, eigene Sachen einzubauen, sondern wer jetzt diesen neuen Standard am besten unterstützt. Und das ist was ganz Neues für uns. Was auch neu ist, dass wir so historisch gesehen immer die Applikation auf dem Server laufen ließen. Weil den Client konnte man nicht trauen. Das war immer so eine alte, kaputte Maschine mit irgendeinem schlechten Browser drauf und Leute haben was ganz anderes eingestellt, haben JavaScript ausgeschalten, haben CSS ausgeschalten, haben Java ausgeschalten und so weiter und so fort. Deswegen haben wir alles auf den Server geschmissen, weil da kontrollieren wir das und da können wir das dann auch schön mit den Leuten rausgeben. Blöderweise sind die Applikationen, die wir heutzutage machen, so schnell und so klein und so fast, was im Deutschen was anderes heißt, aber egal, dass der Server nicht mehr mitkommt. Wenn man sieht, wie die meisten Applikationen langsam werden, sind es die HTTP-Requests, die zwischen dem Client und dem Server gehen. Wir schieben also mehrere Sachen auf den Client, um eben Applikationen Leuten zu geben, die sie auch haben wollen. Und so Sachen wie Google Docs würden halt nicht funktionieren, wenn wir keine JavaScript und eben HTML5-Geschichten und auch solche Sachen im Browser hätten. Und ich finde es ganz wichtig, weil ich habe keine Lust mehr, Word zu kaufen. Ich habe keine Lust mehr, Photoshop zu kaufen. Es gibt das Web dafür und das kann immer neu abgedatet werden, das kann immer neue Applikationen bekommen. Und deswegen schieben wir die Arbeitsteilung vom Server auf den Client. Also viele Sachen macht der Browser heutzutage, wo wir früher wirklich nur den Server dafür verwendet haben. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir haben diese tollen Clients. Ich meine, dieses Mobile Phone hier hat mehr Speicherkapazität und schnelleren Rechner als der Desktop, den ich zu Hause zu stehen habe. Die alte Windows 2000 Maschine oder was immer das ist. Schon lange nicht mehr angemacht. Aber das ist halt Wahnsinn. Wir haben diese ganzen Applikationen und diese ganzen Speicher und diese ganzen Chips, die wir verwenden können, aber wir verwenden sie nicht, weil wir sagen, der Client kann noch nicht unterstützt werden und wir müssen dann endlich mal warten, bis alle auch HTML5 machen. Und anstattdessen sollten wir die Infrastruktur des Webs verwenden. Jeder hat tolle schnelle Rechner. Jeder hat tolle schnelle Mobile-Phones. Warum sollten wir unseren Server abbrennen lassen, anstatt vorher zu gucken, hat der ein neues Mobile-Phone? Okay, dann schicke ich ihm das. Hat er einen tollen neuen Rechner? Dann schicke ich ihm das. Anstatt zu sagen, ich muss einen alten Server machen, weil ich kann nie wissen, was die anderen Personen haben. Und das hatten wir schon mal vorher. Safety at Home. In den 90ern war es ein Bildschirmschoner. Wenn ich auf meiner Mittagspause war, habe ich den eingeschaltet und wir hatten diese Safety-Datensätze dazu, ob es denn jetzt irgendwelche Außerirdischen da draußen gibt und die Daten als Safety zurückgeschickt. Und das ist genau das Gleiche, was unsere Applikationen heutzutage machen. Anstatt alles selbst zu erstellen, erlauben wir Leuten, ihre Rechner zu benutzen und ihren Rechner auch so zu benutzen, wie er gedacht ist. Vor allem auch mit Mobile Phones. So, Smartphones, heißt das eigentlich Schlauhände in Deutsch? Smartphones sind ganz tolle Sachen und wir sollten die auch unterstützen. Und man merkt ja auch immer wieder, wie oft man offline ist in so einem Mobile-Phone, wenn man keine kleine Verbindung hat, hier zwei was benutzen will. Da merkt man auch, dass das eben nicht geht. Und da ist HTML klasse, weil viele Sachen auf dem Mobile-Phone selbst laufen können. Und dann, sobald ich wieder online bin, kann ich die Daten zurückschicken und kann sagen, okay, du hast diese E-Mails gelesen, die wird nicht mehr angezeigt als nicht gelesen. So, was gibt uns HTML5? Das ist immer so ein Ding, für was ist da alles gewählt? Fangen wir mit dem HTML an. Und es sind einfachere HTML-Strukturen. Das ist ein HTML4-Dokument. HTML4-Strict-Dokument. Wir haben dieses Doc-Type, das an eine DCD lehnt, die für XML-Dokumente unheimlich wichtig wäre, von keinem Browser jemals abgefragt werden. Total unnötig, das Ding reinzustellen. Und es wurde niemals benutzt von irgendeinem Browser, nur von unseren eigenen Validierungsprogrammen oder auch unseren eigenen Konvertierungsprogrammen. Aber der Browser selbst, den hat es nicht gestört. Den kann man nach frei, was man will, eigentlich. Dann hat man die HTML-Sprache Deutsch, in dem Fall. Das ist ganz wichtig für Barrierefreiheit. Wenn ich jetzt beispielsweise einen deutschen Text habe, der auf Englisch vorgelesen wird, das hört sich einfach doof an, so ähnlich wie ich eigentlich. Dann hat man welches Charset verwendet wird, das kann man auch auf dem Server einstellen. Die meisten Leute kopieren es nicht auf dem Server, deswegen packt man es nochmal ins HTML-Dokument rein. Und dann der Titel, dann legt man zum Style-Sheet und dann legt man zum JavaScript. Und mit JavaScript, wenn ein Text JavaScript, hat auch kein Browser jemals verwendet, weil es lieber von das Jahr als Text JavaScript. Es gab Text-JScript in Internet Explorer 5 und 5.5 und 20 Leute in Microsoft haben es verwendet. Aber das war es dann auch schon. Und dann haben wir den Body mit der H1-Überschrift, den Inhalt und ein P mit Class Footer. Und das war ein HTML-Dokument, das hat wunderbar funktioniert. Und wir haben wahnsinnig viele Sachen geschrieben, die wir eigentlich nicht gebraucht haben, weil die Browser nicht verstanden haben. In HTML5 wird das Ganze verkürzt. Doctype HTML zeigt einem nur an, okay, hier kommt ein HTML5-Dokument. Und der Browser erstellt es dann auch im richtigen Format und zeigt auch an, und sogar manche Browser es nicht anzeigen wollen, zeigt es im richtigen Format an. Die Language.de glaubt gut, das Charset UTF-8 um einiges einfacher als vorher, weil dieses ganze HTTP-Equiv und was man da reinschreiben müsste, was wir auch nicht verstanden haben, kann man jetzt einfach so reinschreiben. Mein Titel-Skript braucht kein Text-JavaScript mehr und im Body hat man ganz normale Elemente. Man kann also alle HTML4-Elemente in HTML5 verwenden, aber wir haben bessere Sachen mittlerweile. Das Problem mit HTML ist, ich hasse diese Fernbedienung, das Problem mit HTML ist, dass wir eigentlich keine Strukturelemente hatten. Wir haben Paragraphen, wir haben Listen, wir haben gibt Formularelemente, wir haben Sachen wie die Bilder und sonstiges, und wir können nicht sagen, ist das ein Artikel, ist das ein Teil eines Artikels, ist das die Überschrift eines Artikels und nicht die Überschrift des ganzen Dokumentes. Wir hatten diese ganzen Sachen nicht, deswegen haben wir eigene XML-Formate erstellt, die wir dann in HTML umgewandelt haben mit XSLT und sonstigen anderen Gemeinheiten für Entwickler. Und dann eben nicht zu sagen können, das ist ein Artikel, das ist eine Sektion von Artikel. Und jetzt haben wir eben durch den HTML5, haben wir eben neue Sachen drin. Da haben wir jetzt einen Header, eine Section und ein Footer. Und das ist das ganze Dokument, in der eine Sektion kann noch Header drin haben, die Sektion kann auch Artikel sein und so weiter und so fort. So anstatt immer ein Div reinzuschmeißen mit einer Klasse drauf, damit wir das auch stylen können und dann mit 2000 Divs im Dokument, Ende, haben wir jetzt einen Header, Section und so weiter und so fort. Und wir haben viele neue Elemente. Viele von denen werden wahrscheinlich nicht verwendet werden, aber jetzt so ein Navigationselement beispielsweise war schon ziemlich wichtig. Wir haben ein Menüelement in HTML3.2, das immer wieder verwendet hat. Und wir haben auch eine Seite, sozusagen, das gehört jetzt zum Hauptdokument, also eine Navigation der Seite und so weiter und so fort. Also wir haben eine bessere Sprache, als wir vorher hatten. Wir haben auch Informationen für Skripte. Wir haben beispielsweise jetzt auf dem Artikel hier, haben wir diese Data Start und Data End. Also anstatt eine Klasse drauf zu schmeißen und da ein sonstiges, ganz tolles, anderes Sache reinzuschreiben, haben wir ein Data Dash und Data Dash, was wir beschreiben müssen. Und dann können wir das in JavaScript eben auch aufrufen und damit weiterverwenden. Anstatt Klassen zu verwenden oder IDs oder sonstiges, die für andere Sachen da sind. Das andere Problem mit HTML waren die Formulare. Die Formulare waren ganz einfach. Wenn man so denkt, Java Swing hatte bessere Sachen als HTML, was eigentlich die Hauptsprache im Internet sein sollte. Wir haben nur 6 Boxen, wir haben Multiline-Boxen, wir haben Radio-Checkboxes, eine Select-Box, die immer ganz schön mit JavaScript aufgerufen war, was war jetzt gerade ausgesucht. Wir haben ein File-Upload, das immer nur ein File per Upload hatte. Und wir haben da noch Buttons gehabt zum Abschicken des Formulars oder Buttons zum Starten eines JavaScripts. In HTML5 haben wir jetzt nativ im Browser, in den meisten, haben wir Sachen wie E-Mail, URL. Im Desktop-Browser eigentlich nicht gelöst. Aber wenn ich jetzt auf der mobilen Applikation E-Mail und URL verwende, kriege ich die andere Tastatur. Anstatt ein E-Mail, anstatt von meiner Adresse, E-Mail-Adresse holen oder von meiner History URL holen und mit dem Phone auch von meiner Adresse die Telefonnummer holen. Das ist einiges wichtiger als eine normale Textbox da drin zu haben. Interessant ist der Color Picker, wo ich den total Color habe und die Farbe auswählen kann. Es ist interessant, weil bisher nur Opera von den Browsers unterstützt und vorher hat es nur ein Browser unterstützt. Und das war der BlackBerry Browser. Und das war auch das einzige HTML5-Element, das er jemals unterstützt hat. Wie das passiert ist, weiß ich auch nicht. Wir haben Suchboxen, wir haben eine Numerbox, wo wir dann den Pfeil nach rauf und runter gehen können, was in .NET damals den wunderschönen Namen Numeric Updown hatte. Und Input Time Number ist dann doch ein bisschen einfacher. Und wir haben endlich einen Kalender. Jeder, der mit Zeit und Datum jemals was benutzt hat, hasst programmiert. Weil Kalender zu erstellen und ihn dann auch noch in den verschiedenen Ländern richtig darzustellen, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und deswegen haben wir jetzt nativ im Browser, das ist jetzt Opera hier, haben wir diese Kalender, Input Type, Date, und dann kann man die auswählen, dann muss man die mehr selber schreiben oder von 10 verschiedenen JavaScript-Bibliotheken holen. Weiß jemand, was das ist? Ist der reguläre Ausdruck, um eine E-Mail zu validieren. Wer was anderes verwendet, ist kein Mann. Das ist der RFC zum Validieren einer E-Mail. Immer eine schöne Interviewfrage. Mittlerweile machen Browser das für uns. Man muss natürlich auch im Server auch nochmal das Ganze validieren. Das Problem war ja immer, wir haben den Server validiert und dann JavaScript. Und JavaScript können wir nicht, deswegen haben wir Blödsinn gemacht. Und jetzt im Browser kann man einfach sagen, required. Und wenn es keinen Inhalt hat, der nicht da sein sollte, kann ich den CSS das als rot anzeigen oder als grün anzeigen oder auch mit CSS Sachen dahinter erstellen und so weiter und so fort. Firefox, WebKit, Opera, alle unterstützen das. Ob es IE jetzt unterstützt, weiß ich nicht, wie man den Mac noch oder Linux vorstellen. Aber der Browser fungiert schon. Ich kann sogar hier Postleitzahl und meinen regulären Ausdrücke in HTML reinschreiben und damit abtesten. Und das kostet mir wahnsinnig weniger Zeit, als das Ganze in JavaScript nochmal extra zu schreiben. Wo es interessant wird, ist Multimedia. Weil Multimedia war bisher immer ein Flash-Filmchen, weil man auf meinem Rechner drin und ich konnte nichts damit anfangen. Wenn ich Glück hatte, gab es eine API in Flash selbst rein, dann konnte ich damit was anfangen, aber ansonsten war das nur eine schwarze Kiste, die in meinem Dokument steckt. Und mit HTML5 habe ich das eben nicht mehr. Ich habe ein Videoelement, das heißt Superman, und dann kann ich als Fallback, falls jeder der Browser sich unterstützt, kann ich sagen, das Video könnte abgespielt werden, Sie können es runterladen und dann ist kein Problem im Player, was Sie haben. Und so sieht das in Firefox jetzt aus. Das Video hat eben diesen Scrollbar und den Volume Control und die Zeit und den Playbutton und den Pause-Button. Und die ganzen Sachen sind eben per Tastatur erreichbar, was immer ein Problem war mit Flash-Filmen. Flash-Filmen barrierefrei zu machen war immer ein großes Problem, weil ich kann die eben per Tastatur erreichen, außer sie sind ja nicht schlau. Und das ist dann ein Unfair. Das Video ist in der Tastatur bedienbar. Und das Video, die Videodarstellung kann auch designt werden. Also das, oh Gott. Das Video hat eben, wie jedes andere HTML-Element, kann ich CSS dazu anführen, kann ich umdrehen, kann damit, kann was überlagern. Das war ja schön, das ist das Schild in der Seite, da wolltest du deine Navigation, deine Dropdown-Navigation überlagern. Du musst so einen hippen iframe reinbauen, damit Internet Explorer 6 nicht das Ding durchschreibt. Und wenn du bei Flash gesagt hast, mach das transparent, damit er eben nicht durchscheinen würde, würde es für Blinde überhaupt nicht mehr erreichbar werden und so weiter und so fort. Wenn man ganz schnell heutzutage Videoelemente, ich kann darüber reden, was ich will, ich kann darauf rumschreiben, ich kann damit machen, was ich möchte. Jedes Video hat Events, wo ich sagen kann, hat es jetzt geladen, spielt es gerade ab, wie viel Daten hat es denn noch, wann, welche Zeit läuft gerade ab und so weiter und so fort. Und eine ganz heftige API, die in ein Video reingeht, mit der ich alles kontrollieren kann. Und es gibt diese Seite, diese Testseite auf dem W3C, wo ich eben das Video starten kann und dann sieht man auch, wie diese ganzen Events gefeiert werden und so weiter und so fort. Gefeiert werden. Auch nicht schlecht. Als ich letztes Mal Langeweile hatte im Hotel, war gerade Indiana Jones and Family. Klasse Filme, bis auf den letzten. Und ich fand immer diese Maps so klasse, diese Karten, wo der Flieger drüber war und hast du gesehen, von einem zum anderen. Da habe ich gedacht, das kann ich auch in HTML5 bauen. Und das habe ich dann eben auch gemacht, habe dieses Video bekommen vom Charles Lindbergh, wie er von New York nach Paris fliegt. Okay, I'm giving up on this one now. Wie er von Paris nach New York fliegt, oder andersrum eigentlich. Und habe dann nachgeguckt, wann das Video jetzt abspielt. Habe geschaut, welche Sekunde hat das Video denn jetzt. Und wenn das Video an der Stelle war, wo Charles Lindbergh eben im Flieger sitzt und diesen hier sagt, ich fliege jetzt los, habe ich das Video in halbtransparent geschalten und eine HTML und eine Google Map darunter animiert und das Video drüber angezeigt. Mit Flash war das ziemlich aufwendig gewesen. Mit HTML, der Source Code ist auf GitHub, waren es eben für mich eine Stunde Langeweile, die ich dann irgendwie noch weiter verwenden wollte. Die Musik ist leider mit Copyright, deswegen habe ich ein paar Leute im Studio das einsingen lassen. Also das hört sich eigentlich ganz krumm an, aber es ist wunderbar. Ich habe noch einen Artikel darüber geschrieben, wie man dasselbe jetzt machen kann, wie ich jetzt HTML mit Videos abgleichen kann, zeitmäßig. Und das ist ein bisschen Meta hier, aber es funktioniert. Also ich habe dieses Video hier und ich teste mal nach, eine Sekunde, wie lange ein Lauf ist. Und jeder, der was so ein Video erzählt, zeigt die Webseite an, die eben weiter erklärt, über was ich gerade spreche. Das könnte man jetzt verwenden, um beispielsweise Trainingsmaterialien zu schreiben oder eben auch Sachen zu eine Ansprache von einem Politiker abzugleichen mit dem, was er erzählt, vielleicht nicht wirklich. Aber das Schöne daran ist, dass ich in HTML nur diese Data-Elemente reingeschrieben habe, um zu sagen, wann ich denn was anzeigen werde. Also ich könnte jetzt in einem Content-Management-System einfach nur diese Data-Stellen hier, die ich jetzt gleich highlighten werde, editierbar machen und schon könnte jemand jedes Video mit jedem Inhalt abgleichen, ohne da groß was in Flash machen zu müssen oder Silverlight, nein, Flash machen zu müssen und dann das Ganze weiter zu verwenden. Was ich auch noch ein Problem mit hatte, weil ich habe kein Fernsehen, ich schaue noch Filme. Und ich liebe es, so im Hintergrund so Mikrofone zu finden und solche Scherze. Und manchmal muss man wirklich so reingucken, wo das jetzt denn genau ist. Und deswegen, ich habe noch nie einen Videoplayer gesehen, der einem erlaubt, in ein Video reinzuzoomen. Man kann das ganze Video zoomen, aber man kann nicht in ein Video reinzoomen. Und deswegen in HTML5 ein bisschen JavaScript, nicht viel JavaScript, habe ich jetzt dieses Demo geschrieben, wo ich jetzt ein Video einzoomen kann und auch ein Video drehen kann, was ich vorher auch noch nie gesehen hatte. Und das ist jetzt alles in JavaScript, im Browser, ohne irgendwelche Plugins oder sonst was zu tun. Also ich kann jetzt hier dieses Video drehen mit CSS und kann dann auch noch weiter reinzoomen und so weiter und so fort. Und das ist, was ich immer haben wollte, aber nicht haben konnte. Und habe ich es mir gebaut. Canvas. Viele Leute erzählen über Canvas, das ist ganz neu, jetzt ist ein Spiel gebaut, man kann das Sachen machen. Im Endeffekt ist Canvas eine Zaubertafel im Dokument. Ich kann also damit einen Stift draufmalen, ich kann sie schütteln und dann löschen. Und das ist alles, was ich damit machen kann. Und es ist so gebaut worden, damit es richtig schnell ist. Deswegen kann ich Spiele bauen, die wirklich, wirklich in einer großen FPS-Rate laufen im Browser und kann damit auch schöne Sachen malen und so weiter und so fort. Weil vorher habe ich immer dafür Image Magic oder GD oder sonst was verwenden müssen, um irgendwelche Bilder zu erstellen. Jetzt kann ich das im Browser mit Canvas machen. Was Canvas auch kann, ist ein Video analysieren und jedes einzelne Bild von einem Video auf dem Canvas überkopieren. Damit haben wir das hier gebaut, das ist Tristan Ito von Mozilla. Und da haben wir dieses Mozilla-Logo hier und hat diesen grünen Hintergrund, wie die sehen, diese Greenscreens im Fernsehen oder im Film. Und das Video wird einfach nur über dieses Bild überlagert und lässt automatisch alle Pixel daraus die grün sind. Ich kann also damit jedes Live-Video umändern. Das kann man jetzt auch hier sehen, wenn es keine grünen Hintergründe gibt, sieht man dann doch das richtige Bild, anstatt nur den grünen Hintergrund. Ich könnte jetzt damit beispielsweise im Fußball spielen, die Trikots verändern, dass mein Team gewinnt, anstatt zu verlieren. Wo es richtig genial wird, ist, wenn man Video analysiert auf Farbe. Auf der Seite hier haben wir ein Video, wo ein Arbeitskollege von mir zwei iPhones hat. Und wir haben geschaut, wo in diesem Video jetzt weiß ist, um dann diese zwei iPhones als Kanten zu erkennen für die Animation. Also wir können jetzt in dieses Video diese ganz anderen Sachen einspeisen. Wir können jetzt ein Video in ein anderes Video reinlegen. Oder ein Bild in das andere Video reinlegen. Oder eine Canvas-Animation in das andere Video einlegen. Und das alles im Browser. Ohne, dass wir das Video verändern müssen. Ohne, dass wir irgendwie noch in Flash oder Silverlight was machen müssen. Das geht alles im Browser direkt. Kann man hier auch sehen, ich tippe hier Sachen ein und die Sachen kommen dann auch in dem Video an, ohne dass ich hier kurz was extra machen muss. Man kann mit SVG, was auch eine andere Technologie ist, die eine ältere WCC-Technologie ist, gibt es Filter. Da kann ich jetzt auf dem Live-Video Filter anwenden. Sachen wie, gib mir nur Grayscale, keine Farbe, gib mir nur den Umriss, gib mir nur verändere die Farbe, invertiere die Farbe oder auch mache ein Blur drüber. Also ich kann Videos im Browser selbst verändern, ohne das Video neu aufnehmen zu müssen, ohne es neu abändern zu müssen. Und das alles geht mit diesen neuen Technologien. Ich kann auch ganz wild werden und ein paar Algorithmen nehmen im Netz und die einfach auf JavaScript umschreiben und damit was machen. Beispielsweise Erkennung von Menschen im Video, die jetzt auch Umriss von Menschen in dem Live-Video erkennt oder auch in dem aufgenommenen Video erkennt. Hat natürlich auch jemand verwendet, um Nacktheit in Bildern zu erkennen. Wahrscheinlich, um sie auszufiltern, denke ich mal. Aber das läuft im Browser auch. Schnell und einfach im Browser, ohne dass ich hier groß was noch extra installieren müsste. Und das ist HTML5. Mehr haben wir nicht. Dann gibt es noch die Freunde von HTML5, die eigentlich richtig Spaß machen und dann richtig hier im Netz was erlauben. Beispielsweise Datenspeicherung. Cookies sind scheiße. Waren schon immer schlecht. Cookies sind 4K, die ich abspeichern kann, pro Domain, in einem ganz, ganz kaputten Format. Und eben dann man sie löscht oder funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und jetzt mit Local Storage im Browser kann ich jetzt 5 Megabyte pro Domain ablagern und da eben auch mit JSON richtige Daten drin abspeichern, die ich haben will. Und das ist eben. Das sind mehrere Floppy Disks und das im Browser jetzt, ohne dass ich das neu dazu machen muss. Und das ist ziemlich praktisch, zum Beispiel, was ich damit gemacht habe, ist HTML Interfaces, die Leute mit rumklicken und verschieben und sonst was, einfach nur in Local Storage abzulegen. Das nächste Mal, wenn du die Applikation aufrufst, ist dein Interface, wie es vorher war, ohne dass du es nochmal neu rumschieben musst und so weiter und so fort. Auch ziemlich genial, wenn man denkt, dass jede Applikation als Speicherknopf eine Floppy Disk hat. Wie viele von den Kindern heutzutage wissen, was eine Floppy Disk ist? Aber das Icon funktioniert noch. Offline, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, offline ist ein Problem, das wir immer wieder erleben. Man fährt mit Zug, man fährt mit dem Flugzeug und in dieser Offline-API, die wir jetzt haben, kann ich jetzt entweder sagen, was von der Applikation immer offline da sein sollte, dass die Applikation weiterverwenden kann. Und ich habe auch Events, die mir sagen, wann der Browser offline geht und wann der Browser online geht. Damit kann ich dann eine Applikation syncen, je nachdem, wie ich online gehe und offline gehe. Und ich habe keinerlei Probleme mehr, das Ding im Flieger zu verwenden, das Ding im Zug zu verwenden und dann später, wenn ich nach Hause komme, wird alles ins Internet geschmissen. CSS3, das ganz große Ding, große Animationssache die Animationszahl gerade. Viele von den CSS3-Animationen, die wir sehen, sind genau das gleiche wie Flash-Intros vor ein paar Jahren. Aber es ist neue Technologie, deswegen machen wir es wieder. Und dann kann man eben Sachen machen wie transformieren eine Seite oder Transitions machen. Das ist jetzt hier keine JavaScript-Animation, das ist nur CSS-Definition in dem Browser. Das auch mit Media Queries kann ich erkennen, wie groß der Browser ist und wie groß meine Lage sein sollte. Ich kann eben Border machen, ich kann Structural Typical Classes, Gradients, Verläufe. Ich muss kein Photoshop mehr machen, wenn jetzt dann doch der Project Manager es grün haben will statt blau. Text Shadow, Box Shadow, genau das gleiche. Und Masking, Clipping, Font Faces. Jede Schriftart, die ich haben will, kann ich jetzt auch im Web verwenden. Und das war immer so genial, wenn immer Chefs angekommen sind. Ja, wir wollen den Firmenfont in unserer Webseite haben. Ja, das geht nicht. Ja, wir wollen es aber haben. Sie können das doch bestimmt. Es war immer ganz einfach. Man macht es als erste Version vom HTML CSS, weil ich weiß, dass jeder Rechner in der Firma diesen Font hat. Also in der Firma sah es immer gut aus. Und das war das Allerwichtigste. Aber heutzutage kann man das ganz normal machen mit jedem Font, den man haben will. Geolocation ist sehr interessant. Ich kann also sehen, wo der Nutzer gerade ist und wo er sich hinbewegt. Das kann ich aufnehmen, ohne ihm zu sagen, wie manche Firmen das machen. Oder ich kann einfach fragen, und der Browser mich, ob ich das auch erlauben werde. Und wozu ist das gut? Wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich bin jetzt gerade hier, muss ich das Formular nicht mehr ausfüllen. Ich kann mir also sagen, so, oh, du bist in der Stadt, in dem Land, mit dieser Postleitzahl. Den ganzen Quatsch muss ich nicht mehr eingeben. Ich kann nur einen Knopf haben, der sagt mir, find mich und füll diese ganze Sache aus für mich. Und da gibt es Datensätze dafür, da gibt es Libraries dafür, kann man alles machen. SVG ist eine XML-Version, die einem erlaubt, im Browser zu zeichnen. Und diese DSD3.js-Library ist eine Library, wo ich eine Datentabelle in der Seite haben kann und es erstellt dann diese tollen Sachen für mich. Ich kann nicht zeichnen, wirklich nicht. Aber das sieht schön aus und ich kann immer sagen, das war ich. Webworkers war auch eine ganz interessante Sache. JavaScript ist single-threaded. Also ich sehe immer, wenn ich viele Sachen in JavaScript berechne, wird mein Interface richtig langsam. Hotmail beispielsweise. Oder andere Sachen, die ziemlich viel Zeit brauchen. Wenn man dann gab mal so wenn die Google Map dann so geht, anstatt so, dann hat jemand was gemacht in einem anderen Tab, der gerade abläuft. Mit Webworker kann ich sagen, ich will diese Kalkulation machen, die ziemlich lange dauert und ziemlich viel braucht. Mach die mal und sag mir, wenn du fertig bist. Und das ist ziemlich genial, weil dann kann ich wirklich Sachen vorberechnen, kann Sachen durchberechnen und so weiter und so fort. WebSockets sind diese Sachen, die Comet gut machen. Comment war immer so die Sache, so Longpolling im Browser, wenn ich jetzt dann doch einen Chat-Client habe oder ein Pokerspiel, wie mache ich das im Browser? Mit WebSockets geht das jetzt um einiges einfacher und auch eben nativ im Browser. Derzeit abgeschalten in jedem Browser außer Chrome, weil es eine Sicherheitslücke im Protokoll gibt. Also sobald das Protokoll funktioniert, kann man es auch wieder einschalten allen anderen. Als Entwickler kann man es auch jetzt einschalten, um es auszuprobieren. Oder es gibt eine Library, die heißt Socket.io, die kann ich reinschmeißen und die simuliert dann mit einem anderen Interface, was WebSockets macht für mich, wenn es denn gehen sollte. WebGL ist 3D-Interfaces im Browser. Haben wir schon immer gehabt, so Wormel und solche Sachen, so ganz tolle Plugins, die man einstellen musste und der Rechner ist am Brennen gewesen und sonst was. Aber mit WebGL geht das Ganze fix und geht auch schnell und ist einfach nur eine Webversion von OpenGL. Also wenn man OpenGL-Spiele schon entwickelt hat, kann man die einfach ins Netz umsetzen. Das ist der Body-Browser von Google. der einem eben erlaubt, im menschlichen Körper reinzugehen, wie man jetzt auch im Google Maps reingehen würde. Ich habe Ihnen mal live gezeigt, dann habe ich mir die Wüste gezeigt, wie das gekommen. Aber man kann jetzt wirklich bis von den Knochen über den Lymphsystemen, über die Adern bis zum Menschen hin im Browser gehen. Das funktioniert auf einem langsamen Rechner, das funktioniert wunderbar, weil es eben mit WebGL verwendet wird. Ich kann reinzoomen, kann das Ding verschieben und so weiter und so fort. Ich habe volle 3D-Animationen im Browser, ohne was extra installieren zu müssen. Natürlich gibt es immer ein paar Probleme. Und das ist ein Problem mit HTML5. Nichts, was man eigentlich nicht fixen könnte. Wir sollten es jetzt schon verwenden. Ich verwende es und ich sage jedem, mach es. Es macht einfach keinen Sinn, weiter für 1999 zu arbeiten. Wir sollten für 2020 arbeiten. Ich will mein Jetpack. Ich will mein fliegendes Auto und wir müssen jetzt weitermachen. Alles ist lesbar in HTML5. Und das ist genial, weil ich kann alles lernen. Ich kann diesen Bodybrowser angucken und kann schauen, was Google gemacht hat und kann es selbst nachverarbeiten. Ich kann was andere Sachen gemacht haben, kann ich anschauen. Natürlich, wenn ich jetzt ein Video ins Internet stellen will und will nicht, dass Leute es runterladen können, ist HTML5 Video nicht wirklich die richtige Technologie dafür, weil es eben Open Technology ist. Und da kommen halt Sachen wie Flash rein und da macht es dann auch Sinn, dass man das verwendet. Dann haben wir natürlich das Sorgenkind Internet Explorer 6. Was sozusagen mit Microsoft mittlerweile gesagt hat, dass es einfach aussterben soll oder einfach weggehen soll. Und es geht dann einfach nicht weg, weil es ja doch viele Seiten gibt, die darauf nur basieren. Und das zweite Problem ist, dass wenn ich auf Windows XP bin, kann ich kein HTML5 bekommen, weil ich kann nicht auf auf Internet Explorer 9 hochfahren, weil er nur auf Vista oder auf 7 läuft. Und das finde ich unfair von Microsoft, da habe ich auch drüber gemeckert, aber das ist ein anderer Vortrag. So, wie kann ich HTML5 kompatibel machen mit anderer alter Technologie? Und da gibt es ein paar Sachen, die man machen kann. Problem ist, HTML soll überall laufen. HTML ist die Basis, auf das wir aufbauen. Wenn ich jetzt die Header-Element in Internet Explorer 6 reinschmeiße, kann ich jedes CSS schreiben, was ich möchte. Es wird niemals angesetzt werden. Und das ist schade. Komischerweise, wenn ich das Header-Element auch mit JavaScript erstelle, dann kann das Internet Explorer 6. Das ist auch so ein Ding intern. Hat irgendwann mal Sinn gemacht, irgendwo, und hat niemals begriffen, aber es war schön. Copy-and-Paste-Lösung, HTML5-Shift, ist ein JavaScript, das ist so klein. Und das kann man einfach reinschmeißen und dann kann man eben auch alle HTML5-Elemente in Internet Explorer 6 stylen und anzeigen. Und schon ist alles gut. Eben, indem ich es durch JavaScript erst erstelle. Wenn ich sagen will, ich habe kein JavaScript, ich kann kein JavaScript haben, dann kann ich auch HTML5 als XML oder als Namespace erstellen und da habe ich keine Lust drauf. Eine einfachere Lösung ist, doppeltes HTML zu schreiben, aber das macht einfach keinen Bock. Dann kann man eben auch so ein Div-Class-Header rumschreiben, Div-Class-Section, Div-Class-Footer. Selbst finde ich HTML5-Shift nicht schlimm. Aber wenn man das so machen will, kann man das auch gerne so machen, dann hat man beide unter Dach und Fach. Multimedia habe ich vorher gezeigt. Es wäre einfach wunderschön zu sagen, okay, ich habe hier einen Link zu dem Video oder ich habe das Video in der Seite drin. Natürlich funktioniert diese Welt nicht so, weil es diese Sachen gibt, die nennen sich Copyright. Und manche Firmen meinen, ein Videoformat sollte ein gutes sein, andere Firmen meinen ein anderes. Also jetzt um HTML5-Video in die Seite reinzuschmeißen, muss ich ein MP4, ein Webhem oder ein OGV-Video haben, um alle Browser zu unterstützen. Und das macht keinen Spaß, ich will das Video nicht dreimal auf meinem Server haben. Zum Glück gibt es da Firmen, die dieses Problem erkannt haben und dann auch erkennen, dass es eine Business Opportunity ist. Willi ist eine Seite, da kann ich ein Video hochladen und während das Video hochlädt, tut es schon das in alle möglichen Versionen für mich verwandeln. Zum Schluss gibt es eine URL, die ich einfach nur in dieses Video-Element reinschmeiße oder in meinen Browser reinschmeiße oder auf meinem Mobile aufrufe, die mir dann das Video im richtigen Format für das richtige Objekt gibt. Mein Handy wird was anderes kriegen als der Desktop und so weiter und so fort. Und es unterstützt wahnsinnig viele Formate. Es unterstützt alle Browser, es unterstützt Spielkonsolen und es unterstützt alle möglichen Handys, auch Nokias, auch Blackberries, Samsung und Sony Ericsson und so weiter und so fort. Okay, um HTML5 jetzt verwenden zu wollen, kann man genauso krank sein wie ich und alles darüber lesen und alles darüber schreiben. Macht Sinn. Aber viele Leute erleben auch, okay, Leute wollen es verwenden, aber wollen es nicht verstehen. Und deswegen gibt es dieses HTML5 Boilerplate. HTML5 Boilerplate ist eben ein ZIP-File, das hat alles drin, was man braucht, um eine HTML5-Seite anzufangen. Das kann man in ein Projekt reinschmeißen, in Eclipse oder Visual Studio oder was immer man noch verwenden will. Und dann kann man da seine HTML5-Seite mit anfangen. Was HTML5 auch für einen macht, ist eben den Server richtig einzustellen. Jetzt beispielsweise, um Videos richtig abzuschicken, muss man auch das richtige Header reinstellen und so weiter und so fort. Also es hat nicht nur das JavaScript und das HTML und sonstiges drin, sondern eben auch die Cross-Domain-XML-Sachen und die Web-Config und die Nginx-Config für die verschiedenen Server, die es da draußen gibt. Modernizer ist noch eine andere Sache. Modernizer ist JavaScript, das kann in die Seite reinschmeißen und das testet nach, was der Browser, der gerade verwendet wird, kann. Und packt dann auf das HTML-Element Klassen drauf, die sagen, der Browser kann das und das und das und das. In meinem Skript muss ich dann nur schauen, wenn das HTML-Element eine Klasse von WebSockets hat, kann ich WebSockets verwenden. Und schon wird das Ganze sicher. Schon habe ich kein Problem mehr damit, wenn das Ding nicht funktioniert. Das ist nur eine Abfrage, die ich brauche, nachdem ich das JavaScript eingebaut habe. Was passiert, wenn ich alte Browser habe und ich will dir die ganze Funktionalität geben, alles, was die neuen Browser können? Dafür gibt es sogenannte Polyfills. Polyfills sind kleine JavaScripts, die man reinstecken kann und die sagen jetzt, okay, du willst WebSockets haben, der Browser kann kein WebSockets, dann geben wir dir Flash-Sockets, so was immer F-Sock-Bla das heißt, und dann kannst du jetzt Flash verwenden, um dieselbe Funktionalität zu haben. Ist eine gute Idee, wenn man alles verwenden will, ist eine schlechte Idee, wenn man sagen will, wir unterstützen diesen Browser. Wenn ich sage, ich unterstütze Internet Explorer 6 und ich packe Polyfills rein, dann muss ich auch testen, dass Internet Explorer 6 schnell läuft und nicht nur läuft, was ich nicht mehr machen will. HTML5-Seiten, natürlich Web-Applikationen, wunderbar. Es gibt diese richtig geniale Applikation von Google, die nennt sich AppMator auf App Store. Da kann ich eine URL hinschmeißen vor einer Webseite und der erstellt dann diese ZIP-File für mich, dass ich dann gleich auf diesen Google Web Store schmeißen kann. Ich kann also meine Seite in eine Applikation umwandeln, indem ich einfach nur die Adresse hier eingebe für den Chrome Store. Und das ist eigentlich ziemlich genial. Für Mobile Phone Unterstützung gibt es PhoneGap Build, was in der Cloud ist es eine Möglichkeit, eine HTML5-Seite für alle diese möglichen Operating Systems wie WebOS und MeeGo und iOS und Android zu bearbeiten, ohne dass ich das ganze Sachen lernen muss. Und so mache ich meine Web-Applikation, weil ich keine Lust habe, extra für verschiedene Sachen zu schreiben. Gut, schauen wir uns ein paar interessante Lösungen an. Das ist ein Beispiel, das auf der Mozilla-Seite steht und das finde ich ziemlich genial, weil ich habe immer so das Problem, so jetzt wählen wir was aus und laden es hoch und benutzen das Video, das Bild und vergrößern es, verkleinern es. So, hier kann ich jetzt von meinem Desktop, das sieht auf Windows auch, sieht so nicht so schön aus, kann ich das einfach in diese Seite reinschreiben. Er macht das viel kleiner für mich. Ich kann in die Beschreibung draufschreiben und dann Knöpfchen drücken und schon wird es an Image-URL geschickt und wird im Internet für mich weiterverbreitet auf Image-URL. Und das funktioniert ohne einen Server. Nichts in dem Ding ist Server, alles ist in JavaScript. Und ich kann dann auch gleich das Ganze an Twitter schicken und den Leuten dann zeigen, was für ein tolles Bild ich geschrieben habe. Und das ist auch auf GitHub, kann man das auch anschauen. Ist alles dabei. Also das Interface ist der Browser. Das ist eine kleine Spielerei in CSS 3, dass ich so einen 3D-Effekt in CSS machen kann und erkennen kann, wenn das Handy bewegt wird oder auch der Laptop bewegt wird. Auch schön. Bezahlen Leute nicht viel für, aber naja. Nike haben diese Seite gebaut, Nike Better World, und das ist kein Flash. Das hier ist HTML5 mit CSS und ein bisschen JavaScript. Und das ist nicht auf dem iPad, sondern das ist hier auf meinem Desktop und es sieht einfach wunderbar genial aus. Und wenn ich das mit dem Source Code davon angucke, habe ich HTML-Elemente drin, kann das Ganze in HTML abändern, ohne dass ich ein neues Flash-Movie machen muss, ohne dass ich ein XML-Element bearbeiten muss und so weiter und so fort. Also der Source Code ist reines HTML5 und man kann es auch so angucken und nachbauen. Aviary sind was wie Photoshop im Web, da kann ich Bilder mit bearbeiten. Heute haben die auch eine API rausgebracht, da kann ich Bilder hinschicken und dann verschiedene Filter drauf laufen lassen und die Bilder zurückbekommen. Auch mal interessant, bevor man wieder eine neue Applikation installieren muss, nur um diese roten Augen rauszukriegen, kann man das auch jetzt durch den Browser machen. Script ist eine Seite, die PDF-Dokumente und Word-Dokumente erkennt und dann in HTML umwandelt, damit man sie auch auf iPad und auf andere Telefonen angucken kann. Diagramme erlauben einem Fließelemente und Diagramme zu erstellen, auch voll in HTML5, ohne was anderes haben zu müssen. SlideShare haben jetzt diese Zipcasts angefangen, diese Slides sind schon auf SlideShare. Du kannst einen Knopf drücken und sagen, Jungs, ich bin hier im Internet, hier ist mein Video, ich erzähle euch was zu meinen Slides. Und der Chat, der da abläuft, braucht auch kein Flash, sondern der funktioniert mit WebSockets. ButterApp und Popcorn sind Mozilla-gesponserte Applikationen, die einem erlauben, diese Videosachen, die ich vorher gezeigt habe, dass während ich was erzähle, zeigt die verschiedenen Webseiten an, kann ich in diesem Interface bauen und einem Freund schicken, ohne dass man es selbst schreiben muss. Und das, viele Leute verwenden das beispielsweise, um politische Vorträge zu beschreiben und so weiter und so fort. WebAwonder.org ist unsere Demo-Seite, wo diese ganzen Demos, die einige von denen ich gezeigt habe, auch dann erreichbar sind. Die kann man dann auch runterladen, kann das Video angucken, falls man mal im Browser ist, der nicht funktioniert. Und da kann man dann angeben im Büro, guck mal, was ich kenne. Und das war's. Dankeschön.